als wir jüngst in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren. Da waren viele Horden, die mitfahren wollten. Schwäbische, bayerische, Dirndl, Juppé, musste das Schiff mal fahren. Ja! Schwäbische, bayerische, Dirndl, Juppé, musste das Schiff mal fahren. Und ein Mädel von 12 Jahren ist mit über den Strudel gefahren. Weil sie doch nicht lieben Gott, fuhr sie sicher über Strudels Grund. Schwäbische, bayerische, Dirndl, Juppé,